محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Liebe Geschwister, Abdullah ibn Mas'ud sagte, Allah schaute auf die Herzen seiner Diener und fand das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam das beste und das reinste und das sauberste Herz. Und deswegen erwählte er ihn zu seiner Botschaft, damit er die Botschaft überbringt. Dann, sagt Abdullah ibn Mas'ud, sagt dann weiter, schaute Allah subhanahu wa ta'ala auf die weiteren Herzen nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fand die Sahaba mit dem besten und reinsten Herzen. So erwählte er sie, um Gefährten von Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala gab den Sahaba eine gewaltige Stellung neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala ließ uns aus ihren Taten eine Lehre ziehen. Mit dem, was sie taten und mit dem, was sie sagten. Eine Lehre und eine Erinnerung für uns. Es gibt viele zahlreiche solche Lehren für uns. Einige sind verbunden mit dem Dschihad, andere sind verbunden mit dem Spenden, andere sind verbunden mit dem Verhalten gegenüber seinen Frauen und so weiter. Und manche solcher Lehren verewigte Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buche, im Koran, bis zum jüngsten Tag. Verse wurden herabgesandt, die bis zum Tag der Auferstehung bleiben werden. Und eine von diesen Lehren möchte ich heute mit euch teilen. Eine Geschichte, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, ist von den drei Fernbleibenden. Was ist ihre Geschichte? Wer sind diese drei? Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sie verewigt? Wie ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Situation umgegangen? Und wie sind sie selbst damit umgegangen? Hören wir mal die Geschichte. Der Älteste von ihnen erzählt die Geschichte selbst, nachdem er alt und zerbrechlich wurde. Fing er an, diese Geschichte, die wahre Geschichte, seinen Kindern, seinen Enkeln, den Tabi'in zu erzählen. Ka'b ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er erzählt seine Geschichte, wie er von der Schlacht von Tabuk sich drückte. Der Grund für die Schlacht von Tabuk war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Brief an den König von Rom sandte, um ihn zum Islam einzuladen. Doch bevor der Botschafter vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ankam beim König, wurde er schon von den Anhängern vom König getötet. Nicht nur das, auch vorher in dem Kampf von Mut'a wurden viele, viele Muslime getötet vom byzantinischen Herrschafter. Und obwohl die Byzantiner eine große militärische Kraft waren, hatten sie Angst vor den Muslimen. Sie hatten, der König Cäsar damals, er hatte Angst, dass die Muslime groß und mächtig werden, dass sie kräftiger und stärker werden und dass sie in sein Reich eintreten. Ganz besonders hatte er Angst um die Grenzen von Scham, weil die sehr nahe zu den Muslimen war. So beschloss dieser König, eine Armee aufzustellen, gegenüber die Muslime und die Muslime zu vernichten. Und um diese Dringlichkeit entgegenzutreten, stellte Cäsar eine gewaltige Armee auf, und zwar von den Römern und von dem Stamm von den Rassasiden, um eine endgültige Schlacht gegen die Muslime zu führen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies erfahr, befahl er den Muslimen überall offenkundig, sich für diese Schlacht aufzuopfern, damit sie alle zu der Schlacht kommen, spenden und geben. Und kurze Zeit später haben die Muslime die Worte des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gehört, dass er sie zum Kampf gegen die Byzantiner aufruft und sie sich beeilen, um seinen Befehl auszuführen. Rasant waren die Muslime bereit für den Krieg. Aus verschiedenen Orten begannen es, die Stämme und die Clans von Medina hineinzuströmen. Fast alle Muslime erwiderten diesen Ruf vom Gesandten Allahs positiv, subhanallah. Außer jene drei, die zurückblieben aus Schwäche aus ihrem Herzen. Und jene natürlich, die Heuchler waren. Und natürlich jene, die Allah subhanahu wa ta'ala eine Ausrede für sie hatte. Aber selbst jene kamen zum Gesandten Allahs. Und die Armen und die Kranken, sie wollten mitkämpfen bei dieser Sache. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich kann keine Reittiere für euch finden, gingen sie mit Tränen in ihren Augen zurück, traurig darüber, dass sie nicht zum Spenden hatten. Subhanallah. Dieser Kampf, liebe Geschwister, diese Schlacht von Tabuk, in diesem Kampf hatten sich die meisten Muslime versammelt, gegenüber den Kuffar zu kämpfen. Über 30.000 Muslime. Es gab weder vorher noch danach so viele Leute, die in einer Schlacht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kämpfen. Ka'b ibn Malik sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam rief alle Muslime offen dazu auf. Und ich, mir ging es am besten von meiner Gesundheit und von meinem Vermögen. Doch ich sagte, ich werde morgen ausreiten. Ich werde mich morgen darauf vorbereiten. Und wenn morgen kam, sagte ich wieder, ich werde mich morgen darauf vorbereiten. Und ich schob diese Sache immer wieder raus. Und ich schob das so lange raus, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit diesen 30.000 Mann schon rausging. Als ich das sah, sagte ich, ich werde mich vorbereiten und nachkommen. Das sagte ich dann morgen und übermorgen und überübermorgen. Und ich schob diese Sache raus, bis es für mich unmöglich war, sie einzuholen. Dann ging ich in der Stadt herum und sah Leute, die hier geblieben waren. Und ich sah nur Leute, die bekannt waren für ihre Heucheleien. Und ich sah Leute, für die Allah subhanahu wa ta'ala eine Entschuldigung hatte, weil sie arm waren, weil sie krank waren, weil sie nicht hingehen konnten und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen eine Entschuldigung gegeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte erst nach mir, sagt Ka'b, als sie in Tabuk waren. Und Ka'b ibn Malik, liebe Geschwister, nicht, dass ihr das falsch versteht, er war ein guter Mann, ein aufrichtiger Sahabi. Und er nahm an den Schlachten vorher teil. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte diesen Mann. Als sie in Tabuk waren, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ist mit Ka'b? Was hat Ka'b gemacht? Wo ist Ka'b? Ein Mann stand auf und sagt, oh Gesandter Allahs, sein Gemutszustand und sein Stolz hat ihn eingenommen. Er will sagen, er ist zu faul geworden, ihm geht es zu gut, deswegen kommt er nicht mit. Da stand Mu'adh ibn Jabal auf und sagte, schäm dich, Schande über dich. Was sagst du da für Schlechtes? Bei Allah, o Gesandter Allahs, wir kennen nur Gutes von ihm. Da schwieg der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte nichts mehr drüber. Es vergingen drei Monate und die Römer kamen nicht. Und die Römer, als die Römer von der Armee vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erfuhren, obwohl sie mehr waren, obwohl sie besser waren, obwohl sie besser ausgerüstet waren, mehr zu bieten hatten, blieben sie zu Hause vor lauter Angst vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde der Sieg gegeben in einem Monat Entfernung. Subhanallah. Mir wurde der Sieg gegeben in einem Monat Entfernung. Das heißt, die Muslime haben hier gewonnen, auch ohne einen Finger zu krümmen. Aber sie blieben trotzdem da in dieser schweren Zeit 3 Monate und warteten. Und Ka'b ibn Malik sagte, mir wurde meine Brust eng, weil ich nicht wusste, mit was ich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Entschuldigung suchen sollte, wie ich mich bei ihm ausreden sollte. Dann war es endlich soweit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kehrte mit seinen Truppen zurück nach Medina. Da wurde mir die Angelegenheit richtig schwer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er von einer Reise kam oder von einer Schlacht kam, dann ging er erstmal in die Moschee, in seine Masjid und betete 2 Rekka als Begrüßung und setzte sich dahin. Und das war die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Danach, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee saß, kamen die Heuchler und entschuldigten sich bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es waren 86 Männer der Heuchelei 86 Männer blieben da und jeder von ihnen kam mit einer Ausrede. Ja, Rasulullah, mein Kind war krank. Ja, Rasulullah, ich war krank. Ja, Rasulullah, mein Kind ist gestorben. Ja, Rasulullah, meine Frau. Ja, Rasulullah, und eine Ausrede nach der anderen. Da sagte Ka'ab, ich überlegte mir, wie soll ich mich ausreden? Was soll ich dem Gesandten Allah sagen? Was soll ich tun, wenn ich zu ihm gehe? Und als ich die Moschee betrat, wusste ich, ich kann nichts außer die Wahrheit sagen. Ich kann nichts außer die Wahrheit sagen. So ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn sah, er lächelte. Und er setzte sich neben dem Propheten hin. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was war mit dir? Warum bist du nicht gekommen? Hattest du kein Reittier? Ging es dir nicht gut? Was ist los? Was hat dich daran gehindert, mitzukommen? Dann sagte Ka'ab, ich sagte, o Gesandte Allahs, bei Allah, wenn ich bei jemand anderes von den Leuten der Dunya sitzen würde, würde ich mit einer geschickten Ausrede, einer geschickten Entschuldigung entkommen. Doch ich weiß, wenn ich lüge, dann wird dich Allah über meine Lüge informieren, o Gesandte Allahs. Bei Allah, o Gesandte Allahs, mir ging es körperlich und materiell nie besser als zu dieser Zeit. Als zu dieser Zeit, in der ich zurückblieb. Bei Allah, ich habe keine Entschuldigung, o Gesandte Allahs. Dann schaute der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten an und sagte, was diesen angeht, der hat die Wahrheit gesprochen. Steh auf, geh und warte, bis Allah über dich richtet. Subhanallah. Also, er sagte, als ob er zu ihm sagt, du hast so etwas Gewaltiges getan, ich kann darüber nicht urteilen. Er ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, steh auf und geh. Ich kann darüber nicht urteilen. Wir warten, bis Allah etwas herabsendet, bis Allah darüber entscheidet. So wurde die Angelegenheit vor Ka'ab ibn Malik noch schwieriger. Und die Heuchler freuten sich, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihnen verzieh, wegen ihren dummen Ausreden und ihm nicht. Und Ka'ab ibn Malik sagte weiter, als ich rausging von der Moschee, kam mein Volk zu mir. Und sie fingen an, mich zu tadeln. Sie sagten, du bist doch der beste Dichter. Du hast doch, hast du nicht ein paar Worte gefunden, mit denen du dich beim Gesandten Allahs entschuldigen könntest, ausreden könntest? Dann hätte er bei Allah für dich um Vergebung gebittet und Allah hätte dir vergeben. Und er sagt weiter, und sie beharrten so lange drauf. Sie redeten mit mir so lange, bis ich zurückgehen wollte und meine Worte wieder zurücknehmen wollte und mich und eine Lüge ersinnen wollte. Aber da fragte ich, gab es noch jemand anderes außer mir, der das Gleiche sagte? Sie sagten, ja, noch zwei andere. Sie sagten, was du sagtest und ihnen wurde gesagt, was dir gesagt wurde. Ich sagte, wer sind diese zwei? Er sagte, Murara ibn Rabi' und Hilal ibn Umayyah. Ja? Sie erwähnten zwei Leute. Und wer sind diese Leute, liebe Geschwister? Sie erwähnten zwei Leute von den Leuten von Badr. Ja, rechtschaffene Muslime, rechtschaffene Sahaba. Und er sagte, sie sind besser als ich. Bei Allah, ich werde nicht zurückgehen und lügen. Dann vergingen die Tage und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot den Menschen, mit diesen dreien zu reden. Niemand sollte mit ihnen reden. Weder ihre Freunde, noch ihre Nachbarn, noch ihre eigenen Frauen und Kinder. Keiner sollte mit ihnen ein einziges Wort wechseln. Da sagte Ka'ab, ich ging raus in die Stadt und grüßte die Leute. Doch keiner grüßte mich zurück. Keiner redete oder schaute mich an. Die Leute waren nicht mehr dieselben Leute. So veränderte sich für mich die Menschen, die Gegend. Keiner wollte mehr mit was mit mir zu tun haben. Bis die Erde für mich eng wurde bei all ihrer Weite und ich keine Luft mehr bekam. Subhanallah. Dann konnte ich es nicht mehr aushalten und ging in die Moschee, um zwei Rekka zu beten. Dort sah ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam sitzen mit seinen Sahaba. Und ich rief mit lauter Stimme, Assalamu alaikum ya Rasulallah. Er grüßte den Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner erwidert ihm Salam, keiner gibt ihm den Salam. Und ich betete und ich schaute heimlich auf die Lippen vom Gesandten Allahs, ob er meinen Salam erwidert oder nicht. Doch seine Lippen bewegten sich nicht. Subhanallah. Und mehr Tage vergingen und die Tage wurden immer schwerer und unaushaltbarer für diese drei. Bis ein ganzer Monat verging, subhanallah. Und nach weiteren Tagen klopfte es an meine Tür, sagt Ka'ab. Da war ein Mann. Ne? Und er sagte, ich bin ein Botschafter, ein Gesandter vom Gesandten Allahs. Ne? Ich habe eine Botschaft für dich. Da freute ich mich. Ne? Ich dachte, es kommt eine frohe Botschaft. Ich öffnete ihm sofort die Tür und er sagte, Er sagte, der Gesandte Allahs befiehlt dir, dass du dich von deiner Frau fernhältst oder dass deine Frau dich von dir fernhält. Er sagte, soll ich mich von ihr scheiden lassen? Soll ich mich von ihr scheiden lassen? Er sagte, nein, halte dich einfach nur von ihr fern. So sagte ich zu meiner Frau, nimm deine Sachen und geh. Und so nahm sie ihre Sachen und ging zu ihrer Familie. Er erzählt weiter, und die Frau von Murara ibn Rabia kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandte Allahs, Murara ist ein alter, schwacher Mann. Er braucht mich, dass ich ihm zu Hause helfe. Erlaubst du mir, dass ich bei ihm bleibe? Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ja, aber er soll sich dir nicht nähren. Sie sagte, bei Allah, O Gesandte Allahs, es gab nicht mal etwas Annäherndes von dieser Sache, seit das geschehen ist, was geschehen ist. Er weint Tag und Nacht, O Gesandte Allahs. Auf jeden Fall, Ka'b ibn Malik erzählt weiter. So vergingen weitere Tage und ich blieb alleine zu Hause. Draußen redete keiner mit mir und ich war alleine. Er war alleine. Er schaute die Wände seiner Wohnung an und er wurde ganz traurig. Und wer ist Ka'b? Und er ist kein normaler Mann. Er ist ein beliebter Mann, eine berühmte Person gewesen, ein großer Dichter, ein angesehener Mann. In der ganzen arabischen Halbinsel hat man ihn gekannt. Subhanallah. Dann sagt Ka'b, da ging ich eines Tages wieder auf den Markt und ein Mann kam auf mich zu. Er war von Scham, von Richtung Scham gekommen, von dem König der Assassiner. Und er schrie auf der Straße, wer kann mir zeigen, wo Ka'b ist? Wer kann mir zeigen, wo Ka'b ibn Malik ist? Die zeigten die Leute auf mich. Und er kam zu mir und gab mir einen Brief. Und er sagte, das ist ein Brief vom König der Assassiner. Was stand in diesem Brief? Und was hat Ka'b getan, als er diesen Brief saß und las? Wie hat er regiert? Erfahren wir gleich, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. So kam also dieser Mann, dieser Botschafter vom König der Assassiner zu Ka'b ibn Malik und überreichte ihm den Brief, einen persönlichen Brief vom König der Assassiner für Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik öffnete diesen Brief und er las, uns hat erreicht, dass deine Gefährten dich verlassen haben. Und Allah hat dich nicht für ein Leben der Einsamkeit und Erniedrigung erschaffen. Nimm deine Sachen und komm zu uns und wir werden dir geben. Als ob sie sagen, oh Ka'b, du bist nicht wie jeder andere. Du hast eine hohe Stellung. Du bist ein berühmter Mann unter den Leuten. Wir können von dir profitieren und du kannst von uns profitieren. Wenn sie dich schon im Stich gelassen haben, nimm deine Sachen, komm zu uns, hab deinen Platz neben dem König. Ka'b sagte, als ich das las. Und was hat er gemacht? Er sagte nicht, die Muslime behandeln mich schlecht. Ich nehme meine Sachen und gehe dahin. Die haben mich alleine gelassen. Die wissen nicht, was für eine Person ich bin, was für eine Stellung ich habe. Ich werde mich bei ihnen rächen und zum König von Assassinen gehen. Nein, er sagte nicht. Was sagte er? Er nahm diese Sache und sagte vielmehr, bei Allah, dies ist auch eine von den Heimsuchungen, von den Prüfungen, die mir Allah schickt. Subhanallah. Das ist eine neue Heimsuchung für mich, sagte er. Und er hat den Brief, was hat er mit dem Brief getan? Hat er ihn genommen und hat ihn bei sich zu Hause aufbewahrt, auf das er sagt, wenn das noch länger dauert, gehe ich vielleicht doch dahin. Was hat er gemacht, Ka'b ibn Malik? Er hat diesen Brief genommen vom König und hat ihn in den Ofen, da wo man Brot backt, hat ihn reingetan und sofort verbrannt. Er sagte, ich warf es in den Ofen. Dann ging er zu dem Botschafter zurück von dem König und sagte, ich werde nicht kommen, geh wieder zurück. Und dann ging er zurück nach Hause und wartete. Und noch mehr Tage vergingen. Und die Tage wurden immer länger und immer schwerer für diese drei. Eines Tages ging er aus dem Haus. Er wollte einfach mit irgendjemandem sprechen. Er hat schon über 1,5 Monate mit niemandem gesprochen. Über 2 Monate hat er mit niemandem gesprochen. Er hat das Bedürfnis, sozialen Kontakt zu pflegen. Er will mit Leuten reden. Er will sie fragen, wie geht es dir? Und sie sollen ihn fragen. Er sagt, ich hatte Bedürfnis, mit jemandem zu reden. So ging ich raus zum Hause von Abu Qatada, dem Sohn von meinem Onkel, also zu seinem Cousin. Und sein Cousin liebte ihn. Und er liebte seinen Cousin. Und als ich an seine Tür klopfte, sagte er, und er meine Stimme hörte, öffnete er mich nicht. Und dann bin ich über die Tür gestiegen und sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei Allah, ich liebe doch Allah und seinen Gesandten, ist das nicht so? Und er schwieg. Dann sagte ich, ich beschwöre dich bei Allah, ich bin doch ein Mu'min, ein Gläubiger. Ist es nicht so? Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Danach war er still. Als ich das hörte, sagte, lief ich weinend wie ein kleines Kind nach Hause. Und mein Cousin weiß nicht, ob ich Muslim bin oder nicht. Er sagte, so ging ich nach Hause und ging nicht mehr raus, nicht mehr mal auf den Markt. Und die Erde wurde mir eng bei all ihrer Weite und meine Seele wurde mir eng und ich konnte nicht mehr, ich bekam keine Luft. Subhanallah. Subhanallah, stellt euch diese Sache vor, liebe Brüder. Dann sagt er, und als wir 50 Nächte vervollständigt hatten, 50 Nächte, 50 Tage und Nächte, keiner hat mit ihm gesprochen, keiner hat mit ihm geredet, keiner hat ihn angeschaut, nicht mal den Salam haben sie ihn erwidert. 50 Nächte, als wir 50 Nächte vervollständigt hatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war zu dieser Zeit bei Salama. Und da kam die Offenbarung in der Nacht. Die Offenbarung, diese Verse über diese Geschehnisse. Und Allah subhanahu wa ta'ala lobte jene, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam rausgingen. Und er sagte, Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer angenommen, die in der Stunde, die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten. Diese 30.000, die ihm in dieser schweren Stunde folgten, Allah hat ihnen vergeben und verzeiht. Und Allah hat sie dadurch gelobt. Jene Leute, die ihre Familien verlassen haben, um für Allah subhanahu wa ta'ala in den Kampf zu ziehen. Die Muhajirin und die Ansar, ihnen wurde vergeben. Subhanallah, subhanallah. Doch das war nicht alles. Was herabkam. Allah subhanahu wa ta'ala sandte auch herab. Und Allah nahm die Reue der drei an, die zurückgeblieben sind, bis die Erde zu eng wurde bei all ihrer Weite und ihre eigene Seele zu eng wurde und sie wussten, dass es vor Allah keinen Zufluchtsort gibt, außer bei ihm. Hierauf wandte er sich ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen. Wahrlich, Allah ist der Reue annehmende und der Barmherzige. Wer waren diese drei? Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi', Hilal ibn Umayyah. Ihnen wurde von Allah, von über den siebten Himmel verziehen. Koran wurde herabgesandt. Und als das Salama hörte, sagte sie, Ja Rasulullah, willst du nicht rausgehen und die Leute die Botschaft geben? Er sagte, nein, lass sie bis Fajr, sonst wird das die ganze Nacht sie beschäftigen. Bei Fajr werde ich ihnen die Botschaft geben. Dann sind sie zum Fajr gekommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit den Sahaba gebetet. Und als er vorbetete, las er diese Ayat. Las er diese frohe Botschaft. Und sobald der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salam gegeben hat, sind die Männer sofort aufgestanden. Ja, normalerweise bleiben sie stehen und machen Tasbih, ja, Askar und so weiter. Sie sind aufgestanden, um die frohe Botschaft diesen dreien zu übermitteln. Einer ritt dahin, andere ritt dorthin, andere ging zu dem. Subhanallah. Subhanallah. Da sagte Ka'b, einer von ihnen kam auf einem Pferd zu mir geritten. Und ich habe gerade Fajr hinter meinem Haus gebetet und machte meine Adhkar. Und auch da trotzdem wurde meine Brust wieder eng und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Da hörte ich plötzlich einen Mann dahinter den Bergen schreien, Ka'b ibn Malik, oh Ka'b ibn Malik, freu dich, frohe Botschaft, freu dich, frohe Botschaft für dich. Als ich das hörte, warf ich mich nieder für Allah und dankte ihm. Ich warf mich nieder und dankte ihm. Und ich wusste, dass es nichts Gewaltigeres und Besseres gibt, als die frohe Botschaft von Allah, dass er mir vergeben hat. Subhanallah. Und als der Mann mit dem Pferd bei mir ankam, derjenige, der ihm die frohe Botschaft überbrachte, da wollte ich ihm etwas schenken. Doch ich fand nichts, was ich ihm schenken sollte. So habe ich mein Kleid, was ich anhatte, mein Gewand, was ich anhatte, ausgezogen und ihm geschenkt. Als Geschenk gegeben, weil er mir diese frohe Botschaft gegeben hat. Und ich habe mir ein neues Gewand von meinem Nachbarn ausgeliehen, mir angezogen und bin sofort zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und auf dem Weg, als ich zum Propheten war sallallahu alaihi wasallam, gratulierte mir die Leute, dass Allah subhanahu wa ta'ala meine Reue angenommen hat. Er sagt, als ich in der Moschee ankam und mich der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, stand er auf, er freute sich, umarmte mich und sagte, freu dich über die Annahme der Reue von Allah. Freu dich über die Annahme deiner Reue von Allah. Er sagte, dann haben wir uns hingesetzt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte und sagte, O Ka'b, freu dich auf einen guten Tag, der gekommen ist, seit deine Mutter dich auf die Welt gebracht hat. Subhanallah. Ein Tag, der ist genauso gut, wie deine Mutter dich auf die Welt gebracht hat. Subhanallah, liebe Geschwister. Dann sagte ich, Ja Rasulullah, ist das von dir oder ist das von Allah? Schaut mal. Er sagt, ja, ist das von dir, weil du nett sein willst zu mir, weil du mich magst, oder ist das von Allah? Und er sagte, es ist von Allah, und las ihm diese Verse vor. Subhanallah. Ich sagte zum Gesandten Allahs, O Gesandte Allahs, von meiner Reue ist, dass ich alles, was ich habe, für Allah spende. Dass Allah meine Reue angenommen hat. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein. Er sagte, die Hälfte? Da sagte er, ja. Dann sagt er weiter, und von meiner Reue ist es, dass ich, solange ich lebe, die Wahrheit spreche. O Gesandte Allahs. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Vers später, O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und seid mit den Sadiqin, von den Wahrhaftigen, von den Aufrechten, von den Leuten, die die Wahrheit immer sprechen. Möge Allah von uns von den Wahrhaftigen machen, auf dass wir immer die Wahrheit sprechen. Möge Allah uns von dieser Geschichte profitieren lassen. O Allah, verzeih uns und vergib uns. O Allah, nimm unser Fasten an. O Allah, nimm unser Fasten an. O Allah, nimm unser Koran lesen und das Stehen in der Nacht an. O Allah, vergib uns und den Gläubigen, die uns vorausgegangen sind. O Allah, wandle unsere schlechten Taten in gute um. O Allah, speise unsere armen Geschwister, die nichts zum Essen haben zu Iftar. O Allah, speise sie. O Allah, hilf uns den Ramadan, hilf uns uns selbst im Ramadan zu verändern, uns zu verbessern, uns stärker mit dem besseren Iman rauszugehen. O Allah, segne den Ramadan für uns und lass ihn uns mit angenehmen Taten verlassen. O Allah, du bist der Reue Annehmende, du liebst das Vergeben, nimm unsere Reue an und vergib uns. Alles, was richtig war, war von Allah, und alles, was falsch war oder ich vergaß, war von mir und vom Shaitan. Erwähnt Allah, auf dass er euch bei ihm erwähnt, dankt ihm für seine Gaben, damit er sie euch vermehrt. Und das Gedenken Allahs ist besser, und Allah weiß, was er tut.